Jetzt ist endlich wieder da, die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, aus Sender, Posten und die Sand. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, jetzt ist endlich wieder da, die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, aus Sender, Posten und die Sand. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt. Und wir sind stolz, tragen mit Ehre das Hakenkreuz. Wir tragen dich in unser Herzen, doch bereitet es uns Schmerzen, wenn die Ausländer unsere Stadt besuden. Wir können es nicht ändern, denn so wird's immer sein. Doch wir wehren uns gegen eure Lügen. Bald werden wir euch alle kriegen. Denn wenn die letzte Wolke verweht und auf den Straßen kein Deutscher mehr steht, dann sind wir da und kämpfen für dich. Oh, deutsche Heimat, wir lieben nur dich. Jetzt ist endlich wieder da, die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, aus Männern von Zellen an die Stadt. Jungs aus der Mühlenstadt, jetzt ist endlich wieder da. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, aus Sender, Posten und die Sand. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, jetzt ist endlich wieder da. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, aus Sender, Posten und die Sand. Die rechten Jungs aus der Mühlenstadt. Jetzt ist es wieder da, die rechten Jungs aus der Mühlenstadt, auf Sender, Posten und die